Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Möwentalk. Mein Name ist Julius und ich habe hier immer super tolle Gäste im Studio, mit denen ich über super geile, spannende, herausragende Themen spreche. Und so ist es auch heute an diesem tollen Tag. Und ja, wir reden heute über ein Thema, was mich schon mein ganzes Leben begleitet, nämlich Fußball. Kicken, Bolzen, lange Hafer schießen. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der sich damit auch gut auskennt. Ne? Wer bist du denn und warum stehst du jetzt hier? Moin, ich bin Hannes. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, und mein ganzes Leben begleitet mich der Fußball auch schon auf jeden Fall. Bin schon viel zu lange, viel zu intensiv Fußballfan. Fußball ist mir auch viel zu wichtig im Leben. Viel zu wichtig auf jeden Fall. Fußball kann mir die Laune sehr versauen, kann mich aber auch sehr glücklich machen. Mhm. Ja, und ich würde sagen, es nimmt einen zu großen Teil meinem Leben ein auf jeden Fall. Aber du machst es ja nicht nur privat, sondern du bist ja jemand, der da auch noch Geld dran verdient. Genau, ich arbeite als Werkstudent in der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost und das jetzt schon seit fast 2 Jahren. Und da mache ich eigentlich auch hauptsächlich was zum Basketball und zum Football, aber dadurch auch, weil natürlich durch den HSV, St. Pauli in Hamburg zwei sehr große Fußballvereine sind und ich da auch mal sehr viel helfen muss, auch sehr viel zum Fußball. Und dadurch setze ich mich auch noch auseinander, habe dadurch viele Aspekte des Fußballs kennengelernt, die ich vorher noch nicht so kannte und auch durch die Kollegen auf jeden Fall, genau. Ja, Fußball natürlich gerade in Deutschland auch ein gesellschaftlich starkes Thema und wir haben uns auch einige tolle Themen ausgesucht heute, denn wir werden unter anderem über unsere Lieblingsvereine sprechen, über unsere Lieblingsspieler. Wer hat uns da so ein bisschen am meisten auch beeinflusst in unserem Leben? Wir werden auch darüber sprechen, inwiefern Medien und Profisport zusammenhängen, also über Journalismus, über Interviews, wie kommt es zustande? Da hast du ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Einblick, wenn du da in dem Bereich auch arbeitest und kannst da auch was zu sagen. Und wir werden auch den Themenblock Absurdität Profifußball, habe ich ihn genannt, behandeln, denn der Profifußball entfernt sich immer weiter von der Realität und auch vom Amateurfußball vor allem. Und da werden wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen. Jetzt würde ich sagen, hören wir aber nochmal schnell einen Song. Wir lockern uns nochmal ein bisschen die Hüften, wir lockern nochmal ein bisschen die Arme, wir wackeln nochmal so ein bisschen rum, hören nochmal einen schnellen Song und dann gehen wir rein in den ersten Themenblock. Hast du denn einen Song, den du jetzt hören willst? Mein erster Songwunsch ist Clara von Fred Again. Weiß nicht, ob den kennt alle, aber Fred Again inzwischen ja gleich kein unbekannter Name mehr und Clara, mein Lieblingssong auf jeden Fall von ihm, deswegen würde ich den mal vorschlagen. Da gehen wir rein und dann bis gleich. Hallo, willkommen zurück. Wir sind hier immer noch im Campus Radio Studio auf dem CU-Gelände, 101.2 Kiel FM, falls ihr uns im Radio hört. Und wir reden heute über Fußball. Fußball ist ein tolles Thema und du hast ja sicherlich auch einen Lieblingsverein, Hannes, denn du bist ja Fußball begeistert. Welcher Verein ist das denn und wie bist du zu diesem tollen Verein gekommen? Mein Lieblingsverein ist der SV Werder Bremen, was relativ ungewöhnlich ist, wenn man in Hamburg in der Nähe aufgewachsen ist auf jeden Fall. Ich bin zum Verein gekommen, weil mein Vater aus Bremen kommt und mir eigentlich keine Wahl gelassen hat. Ich bin so erzogen worden. Hat es mal mein Bruder auch versucht. Mein Bruder ist komischerweise Nürnberg-Fan geworden. Da weiß niemand so genau, wieso es passiert ist. Da hören wir gleich noch was zu. Da freue ich mich auch schon auf den Gastbeitrag. Aber sonst bin Werder-Fan geworden und das war auch vor allem am Anfang meines Lebens, meiner Kindheit, immer sehr erfolgreich auf jeden Fall. Werder hat sehr gut gespielt, Champions League, sogar mal das Double geholt. Und inzwischen ist das von sehr viel Leid geprägt auf jeden Fall auch. Da kannst du auch ein Lied von singen auf jeden Fall. Seitdem hat sich nicht geändert und das wird sich auch niemals ändern, werde ich mal vermuten. Also schon in Werder Bettwäsche geschlafen damals. Kann man so sagen. In Werder Bettwäsche hat ja wahrscheinlich auch dein Lieblingsspieler schon geschlafen, sonst wäre es ja vielleicht nicht dein Lieblingsspieler geworden. Wer ist das denn? Wie kam der zum Verein? Ich würde mal vermuten, dass damals in Peru ein kleiner Junge auf jeden Fall hundertprozentig in Werder Bettwäsche geschlafen hat. Glaube ich auch. Claudio Pizarro ist mein All-Time-Lieblingsspieler. Der ist damals aus Peru nach Bremen gewechselt, 1999, hat erstmal 2 Jahre in Bremen gekickt und hat auf einmal die ganze Bundesliga im Sturm erobert, ist dann zu Bayern gewechselt und dann war er bei Chelsea, ist wieder zurück zu Werder gekommen, wieder weggegangen zu Bayern, wieder zu Werder gekommen, dann kurz in Köln gewesen und wieder zu Werder gekommen, war 4-mal insgesamt in Bremen. Das Rekordtorschütze für Werder Bremen. In 320 Spielen hat er 153 Tore und 53 Assists auf dem Konto. Ich habe ein Sondertrikot von ihm. Damals einer der limitierten Auflagen habe ich mir auch unterschrieben. Gesichert. Unterschrieben leider nicht. Wenn ich Pizarro irgendwann mal sehen würde, das wäre ein wunderbarer Moment. Er ist ja leider gerade wieder für Bayern aktiv. Ja, das darf nämlich jetzt auch, das wollte ich auch gerade ansprechen. Er ist ja dann, obwohl er so oft bei Werder war, obwohl er sich in die Herzen der Werder-Fans geschossen hat quasi, ist er jetzt ja trotzdem bei Bayern dann jetzt nach seiner Karriere. Auf jeden Fall, auf der dunklen Seite der Macht. Ja. Das ist er hat nicht das Geld schön. Gelockt. Das, ich weiß nicht genau, ich glaube, er ist einfach, hat er mal gesagt, auch mit der Stadt München hat er sich am Ende doch ein bisschen mehr angefreundet als mit Bremen, was ich nicht verstehen kann. Ja, mehr Saufen, mehr Bier. Weißwurst. Weißwurst ist alles... Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist natürlich ein bisschen wärmer noch. Vielleicht ist Peruaner auch nochmal wichtig. Süddeutschland, aber lebt ja auch jetzt in München und genau arbeitet als Botschafter für den FC Bayern München. Das kann man, finde ich, verkraften dafür, was er für Werder Bremen gemacht hat. Hat damals immer sein Abschiedsspiel im Weserstadion gehabt. Stimmt, der hat also Hälfte für Werder und Hälfte für Bayern gespielt. Genau, deswegen, aber weil es im Weserstadion war, würde ich sagen. Also, ja, klar, das ist eine klare Sache. Ganz deutliches Zeichen gegen Bayern für Werder. Ist mir auch egal, was andere Leute sagen. Das ist eine Werder-Legende. Auch eine kleine Bayern-Legende vielleicht. Nur eine ganz kleine. Und eine Chelsea-Legende auch. Chelsea, sehr große Legende. Und eine erste FC Köln-Legende, ja, darf man nicht vergessen. Also auch noch mit denen ist er abgestiegen und hat kaum eine Rolle gespielt, aber das vergessen wir vielleicht mal dieses Jahr. Ja, ich finde, Pizarro fand ich auch immer sehr nett, vor allem auch so bodenständig irgendwie. Also das fand ich auch genau wie Werder Bremen ja auch irgendwo, ne? Werder Bremen ist ein bodenständiger Club. Ja, so ein typisch norddeutscher Club auf jeden Fall. Und ich glaube, wirklich den meisten auch sehr beliebt, wenn ich das so richtig merke. Auf jeden Fall nicht unbeliebt. Das stimmt. Nicht so, außer bei HSV-Fans, aber sonst geht's. Das ist das Ding. Ich habe in meinem Leben schon viel gemerkt von vielen Leuten, dass sie Werder Bremen nicht sympathisch finden, aber das waren halt die HSV-Fans. Also bin damals auch in meiner 6. Klasse getreten worden von einem HSV-Fan, weil Werder im Pokal-Halbfinale gewonnen hat nach Elfmeterschießen. Geil. Aber sonst würde ich sagen, ein eher beliebter Verein in Deutschland. Ja, und das kenne ich aber auch, dass, weil ich bin Schalke-Fan. Ich muss es jetzt einmal kurz nochmal droppen. Ich wollte gerade sagen, würde ich auch mal fragen. Das ist unhöflich, jetzt nicht zu fragen. Ich habe mich das schon gefragt, Hannes, ganz ehrlich. Ich bin Schalke-Fan und ich kenne das auch, dass ich bin ja auch in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und ich habe viel Hate bekommen, vor allem von HSV-Fans und vor allem hier im Norden. Wenn ich so gesagt habe, ja, ich bin Schalke-Fan, ich hatte mein Schalke-Trikot an als Kind, haben die Leute auch immer gefrontet. Außerhalb von dieser nördlichen Region, aber gar nicht. So, da fanden die Leute das eher cool, dass ich Schalke-Fan bin, weil das ja auch ein ziemlicher Traditionsclub ist. Also vielleicht sind die HSV-Fans auch einfach scheiße. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass HSV-Fans einfach... Einfach richtige Untermenschen. Wenn du es so sagen willst, nicht meine Worte. Ich arbeite in der Redaktion, wo sehr viele Leute HSV-Fans sind. Deswegen will ich jetzt diese Worte lieber nicht sagen. Mein Chef, stellvertretender Chef, ist auch HSV-Fan. Und, den nehme ich raus jetzt aus meinem. Ich hoffe, der hört das einfach nicht. Aber sonst würde ich das vielleicht sogar unterschreiben, ja. Ja, gut. Dein Lieblingsspieler hast du jetzt schon genannt. Aber es gibt ja auch Spieler, wo man vielleicht vorher krass gehypt ist, weil man denkt, oh mein Gott, der kommt jetzt zu Werder Bremen. Und dann guckt man jetzt Jahre später auf diesen Transfer zurück und denkt sich, meine Fresse, was ging da denn? Ich dachte, der gewinnt den Ballon d'Or mit unserem Verein, aber hat es dann im Endeffekt nicht gemacht. Gibt es da auch Spieler, wo du sagst, ich wollte, dass die alles abreißen und dann war es aber doch ein Flop? Auf jeden Fall. Gab es mehrere solcher Spieler, würde ich sagen. Spontan, da weißt du, glaube ich, ganz genau noch, als wir zur Schule gegangen sind, Izet Hajrovic. Da war ich sehr gehypt. Jetzt Izet soweit. Das hat Werder damals schön Social Media angekündigt. Ja. Aber ein Name ist mir da besonders wieder eingefallen, weil das war so zu der Zeit, das war im Sommer 2012. Das war ein schöner Sommer, oder? Das war ein wunderschöner Sommer. Ja. Ich war da so, das erste Mal so richtig so, habe ich Transfermarkt.de für mich entdeckt. Und da habe ich so das erste Mal so, okay, gesehen, es gibt so Gerüchte, viele Gerüchte im Internet, die so kursieren, die man sich angucken kann, wo man so richtig schön als Fan jeden Tag das verfolgen kann, Updates geben kann, wo, wie hoch die prozentuelle Wahrscheinlichkeit ist, dass er wechselt. Ich auch. Und das ist natürlich auch immer noch spannend und macht Spaß. Und der Name von dem Spieler, da werden vielleicht auch alle denken so, okay, der war nochmal bei Werder, hat nämlich nicht so viel Duftmarken gesetzt für Werder Bremen. Ejiro Elia. Oh, ja. Vielleicht viele bringen ihn eher mit dem HSV in Verbindung. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, und der war nämlich, genau, der war ein Jahr zuvor ist er vom HSV zu Juve gewechselt, für damals 5,5 Millionen. Boah, eine starke Ablöse auch. Ach nee, Quatsch, der ist zu Werder ist er für 5,5 Millionen gewechselt, habe ich glaube ich. Hast du gerade durch den Kopf verwechselt, ja. Aber der ist damals für noch eine höhere Ablöse zu Juventus Turin gewechselt. Ja, der hat 2 Jahre zuvor im HSV so wechselhafte Zeiten gehabt, aber hat deutlich sein Potenzial angedeutet. Das hat der Juventus Turin dann überzeugt und der hat nach einem Jahr aber hatten die auch keine Lust mehr auf ihn. Und Werder dachte sich, wir haben schon mal Glück gehabt mit Profis, die nicht so gut funktioniert haben, aber Potenzial hatten, Johan Miku, Ailton oder sowas, vielleicht bekannte Namen, die davor funktioniert haben. Den tüten wir ein. Und den tüten wir ein für einen Schnapper für 5,5 Millionen. Mhm. Und ja, ist ja nicht ganz so super gut gelaufen. Der hat direkt in seinem ersten Pflichtspiel, das weiß ich noch ganz genau, im DFB-Pokal, ein Traumtor gemacht, in den Winkel geschweißt aus 20 Metern. Da war der Hype dann nochmal größer. Der Hype war sowas von bei mir da. Und wir haben direkt dann das DFB-Pokalspiel verloren gegen Preußen Münster, 2-4 nach Verlängerung. Und dann war es auch sein einziges Tor in seiner Debütsaison. Oh, geil. Gar nicht mehr getroffen. Hat noch 3 Sitz gehabt, hab nochmal nachgeschaut. Ja, ja. Und was ich aber wirklich komischerweise gedacht habe, für mich war das das einzige Jahr, was eine Erinnerung war. Vor allem, weil er auch noch 4 Spieltage vor Schluss suspendiert wurde. Oh mein. Weil er mit dem anderen Superstar, Marko Arnautović, ein Autorennen auf der Autobahn gemacht hat. Ach, das sind die besten Spieler, finde ich. Wer da mitten im Abstiegskampf war, ja. Das hat Thomas Schaaf damals nicht so gut gefunden. Und der hat dann noch sogar 1,5 Jahre in Bremen gespielt, das habe ich völlig vergessen. Ja. Unter Robin Dutt, auch einer großen Legende. Ach ja, total. Und da hat er sogar 4 Tore und 4 Assists in der zweiten Saison, was ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Das geht ja sogar. Hat keine Bäume ausgerissen, aber das sind natürlich noch okaye Statistiken. Und dann hat er sogar noch eine andere Halbserie in Bremen gespielt, aber ist dann auch in der Winterpause gewechselt. Und war dann so ein richtiger Journeyman. Wo ging es da denn hin? Es ging erstmal per Laie zu Southampton und danach ablösefrei zu Feyenoord nach dem Ende der Saison. Und dann genau, hat er noch für Başakşehir in der Türkei, für Utrecht und Den Haag gespielt und dann im Sommer 2022 im Alter von 35 Jahren die Karriere beendet. Ach schön. Ja, jetzt nochmal Füße hochlegen. Hat nochmal Füße hoch mit 35. Ja, und ich würde sagen, am Ende hat er nochmal, glaube ich, also auf jeden Fall besser als in Bremen gekickt. Ja. Vor allem bei Feyenoord hat er ganz gut gespielt. Okay. Ja, aber das war, da habe ich mir vorgedacht, der kann richtig gut werden, aber hat dann gar nichts gerissen. Würdest du ihn nochmal jetzt bei Bremen wünschen, nochmal als Verantwortlicher im Nachhinein? Wie war er denn so charakterlich? Ich meine, die Suspendierung spricht ja eigentlich schon Bände, da kann ich bei Schalke auch nur ein Lied von singen. Meinst du, da ist noch was drin oder eher nicht? Ich weiß jetzt nicht genau. Wie du schon meintest, der Suspendierung hat er, glaube ich, genug bewiesen, was sein Charakter dann war. Und eine witzige Geschichte, der Vater von einem Kumpel, der ist Feuerwehrmann und der war irgendwie mal bei irgendeinem Einsatz bei einer Wohnung von Elia, hat er gesagt, und er hatte 100 Paar Schuhe hat er gehabt. Elia hatte 100 Paar Schuhe? Ja, er hat 100 Paar Sneaker gehabt, die er aufbewahrt hat, der war Sneakersammler. Und das war so das Einzige, was ihn gekümmert hat, so ein bisschen, irgendwie, als er in Hamburg gewohnt hat. Das fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Also Prioritäten waren, glaube ich, dann doch nicht vielleicht komplett dann immer auf dem Fußball. Oder waren es Fußballschuhe? Das weiß ich nicht genau. Muss man noch mal nachhaken. Dann könnte man ja wieder sagen, okay, er hat dass er sehr viel für seine Craft investiert hat und dass er für jede Situation einen anderen Fußballschuh hatte. Für jeden Schuss eigentlich. Er hat ihn mal gewechselt dann schnell. Hätte er mal bessere Schuhe in Bremen gehabt. Ja, das ist auf jeden Fall ein toller Spieler gewesen. Ich habe irgendwie den positiv in Erinnerung. Gute FIFA-Card gehabt auf jeden Fall. Vielleicht deswegen 5-Sterne-Skills, über 90 Tempo. Doch, das lieben wir. Ja, Ultimate Team damals Cheatcode. Ja. Wir haben jetzt gerade, ich sehe jetzt gerade, da kommt noch ein Beitrag rein, nämlich von deinem Bruder. Du hast einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Und der ist auch Fußball interessiert und der hat aber einen anderen Weg gewählt als du. Du bist bei deiner Familie treu geblieben sozusagen mit Werder Bremen und er hat einen anderen Weg eingeschlagen und da hören wir doch jetzt mal rein, wo hat es ihn denn hinverschlagen? Campus Radio Kiel. Hallo, ich werde ja oft gefragt, wie ich Nürnberg-Fan geworden bin. Ich komme aus einer Bremer Familie und ich war als Kind Bayern-Fan. Und ich habe dann aber relativ früh gemerkt, also weil ich Oliver Kahn ganz toll fand, ich auch tot werden wollte, dass ich Bayern doch nicht so richtig mag und dass mich das auch irgendwann ziemlich gelangweilt hat, weil Bayern halt immer gewonnen hat und irgendwie richtig Emotionen waren nicht so drin. Deswegen war ich irgendwann kein Bayern-Fan mehr. Und dann, das war so 2007, und dann hat Nürnberg in der Saison den Pokal gewonnen als Außenseiter und hatten da einen ganz coolen Trainer, Hans Meyer, der sehr lustig war. Und da habe ich so gesagt, ja, die finde ich jetzt ganz gut, aber fand die gar nicht so richtig wirklich gut. Also habe dann gesagt, ich bin jetzt Nürnberg-Sympathisant. Und mit der Zeit wurde es aber immer doller und doller, vor allem, weil ich in meinem HSV-Umfeld oft damit gehänselt wurde, dass ich Nürnberg-Fan bin. Und das war so eine Trotzreaktion, dass ich dann richtig Doll-Fan wurde. Irgendwann wurde es intensiver und jetzt bin ich ganz doller Nürnberg-Fan. Ach ja, und die Farben fand ich auch immer toll. Weinrot ist meine Lieblingsfarbe. Und da sind wir wieder bei Möwentalk beim Campus Radio Kiel. Ich stehe immer noch mit Hannes, meinem Hallo. Besten Freund. Ja. Hier ist es zum ersten Mal, Hannes. Und wir reden heute über Fußball. Wir haben eben noch einen schönen Beitrag von deinem Bruder gehört, der auch von HSV-Fans gehänselt wurde, wie wir auch. Also da kommt es am Ende wieder zusammen. Egal. Das ist ein Muster, erkennen wir auf jeden Fall. Genau, egal was für ein Fan man ist, man wird am Ende, im Endeffekt wird man von HSV-Fans beleidigt und gehänselt. Wir kommen jetzt aber zu einem anderen Thema, denn wir haben jetzt deinen Lieblingsverein, deinen Lieblingsspieler schon mal ein bisschen aufgearbeitet, noch mal ein bisschen rumgewühlt in deiner Vergangenheit. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen zur Gegenwart wieder kommen, denn wir reden jetzt über Medien und Profisport. Du bist ja Sportjournalist. Genau. Kann man so sagen, glaube ich. Kann man so sagen. Ich tue mich schwer damit, aber... Ja, du musst dazu auch mal stehen. Richtig. Und das will ich jetzt auch, sowas will ich hier gar nicht mehr hören. Wir sind hier selbstbewusst in der Sendung. Okay, Möwentalk ist eine selbstbewusste Sendung. Ja. Und mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass die Interviews und die Pressekonferenzen meistens super langweilig sind, sind oft so sehr generisch, es werden die gleichen Fragen gestellt. Irgendwie, wenn ich vorher eine Schalke-PK gucke, eine Pressekonferenz, dann weiß ich im Endeffekt schon, was danach passiert ist. So, und meistens gucke ich die gar nicht mehr, sondern lese mir nur Zusammenfassung davon durch, weil es eh immer das Gleiche ist. Woran liegt das denn? Warum ist es da so? Haben die Leute Angst irgendwie, dass da irgendwie Skandale aufkommen, weil die Medien irgendwie da, die Medien, weil da irgendwelche Zeitungen das aufgreifen und dann irgendwas darüber schreiben, oder woran liegt das? Ich glaube schon, dass die Vereine in den letzten Jahren deutlich, deutlich mehr auf ihre Außendarstellung achten und dass sie das sehr kontrollieren und das ein bisschen, also ich habe das immer so sehr mitbekommen, vor allem, also ich bin ja bei den Hamburg Towers und bei den Hamburg Sea Devils hauptsächlich auf Pressekonferenzen oder Interviews mit Spielern und aber kenne das halt von den Kollegen, wenn sie erzählen, dass sie mal Gespräche mit Spielern haben oder von PKs sind. Und was ich so mitbekommen habe, dass das deutlich natürlich viel früher viel einfacher war, freier, weil du hast mich auch mit einem Spieler mal zu zweit einfach getroffen. Das habe ich bisher einmal jetzt gehabt. Da habe ich mit einem Basketballspieler, einem Basketballprofi, Robin Christen, der gerade Meister geworden ist mit Ulm. Spannend. Und da habe ich letztes Jahr mal einen Kaffee mit ihm getrunken und mal so ein längeres Gespräch gehabt. Das war richtig nett und da konnte man mal richtig viel schnacken. Aber gleichzeitig war der Pressesprecher auch daneben. Und das ist halt so, es ist auch oft so bei den Interviews, zum Beispiel beim HSV habe ich das oft auch mitbekommen, dass man die Zitate dann zurückschicken muss. Der Verein muss erstmal genehmigen, ob die Zitate auch denn wirklich passen, ob die das für ihre Außendarstellung haben wollen. Und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen, hat sich da so ein bisschen etabliert und dass auch vielleicht so diese Stimmung auf Pressekonferenzen da ist, auch als JournalistInnen, dass du dann da hingehst und selbst weißt, okay, du kriegst, also erstmal, die Trainer sind viel geschulter, die Spieler sind viel geschulter, du kriegst sowieso nicht mehr aus denen so viel rausgekitzelt. Vielleicht ist es beim HSV noch ein bisschen anders mit Tim Walter, der mal ein bisschen ab und zu mal, obwohl ich habe sehr viele Tim Walter Pressekonferenzen geguckt im letzten Jahr und der, ich weiß nicht, wie oft der Wir bleiben bei uns gesagt hat, da sind auch oft sehr viele Phrasen, die er und Floskeln, die er dann auch sagt, der spielt sich auch, der stellt sich immer sehr vor seine Spieler und will ja quasi immer, man nennt das Wagenburg-Mentalität, da wurde viel gesagt beim HSV und ich rede so ein bisschen gerade, ein bisschen wirres Zeug, aber was ich damit sagen will, auf jeden Fall, es ist oft das Gleiche auf jeden Fall, was du auch schon meintest und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass die Spieler und Trainer so geschult sind, dass sie sich immer so was vorsetzen, was sie preisgeben wollen und darauf achten sie schon sehr. Und es ist schwierig, wirklich, ich habe jetzt mal wenn wir mal bei Klos gucken von Bielefeld, der hat ja letztes Mal so ein bisschen Emotionen gezeigt, nachdem Bielefeld im Relegationshinspiel gegen Wiesbaden 4-0 verloren hat. Und du kommst, glaube ich, wirklich nur mal so besondere Aussagen, besondere Interviews bekommst du nur, wenn Spieler wirklich in emotionalen Zuständen befinden, so die. Und das soll ja eigentlich nicht der Fall sein. Und du willst ja auch nicht Spieler dann irgendwie, du willst ja auch nicht, dass die Spieler in solchen emotionalen Zuständen sind, wo sie wirklich, der war ja komplett am Ende, Tränen in den Augen. Und das ist ja nicht schön, dass du nur dann irgendwie vielleicht mal wirklich deine Emotionen preisgeben kannst. Ja, man hört oft so Aussagen wie Stand jetzt. Stand jetzt ist das so und so. Ja. Nur um sich da nicht irgendwie in die Bedouille zu bringen im Nachhinein. Aber man sieht ja auch hier zum Beispiel, Manuel Neuer hat ja auch im Januar, glaube ich, war das, dieses Interview gegeben, wo er auch relativ viel Kritik gemacht hat. Und das war ja wohl auch nicht mit den Bayern-Bossen abgesprochen. Und da gab es intern ja auch direkt Clash sozusagen. Daran sieht man ja auch wieder, also dann bringt jemand mal so ein Interview, was vielleicht ein bisschen kritisch gesehen werden kann, aber das wird dann auch direkt von allen Medien aufgegriffen, das wird direkt irgendwie auch hart behandelt. Auf jeden Fall, also es ist ja der Schrei nach so, wir wollen mehr Typen haben, wir wollen mehr Aussagen haben, das sieht man ja häufig, die Aussagen auch vor allem in sozialen Medien, aber wenn dann sowas mal kommt, wird das nicht nur von den Vereinen, ich finde auch, habe ich es oft gemerkt, dass dann auch oft auch auf Twitter oder sowas dann auch manchmal irgendwie Aussagen kritisiert werden. Und ich finde, es ist immer so ein dünnes Eis, dieses, wir wollen mehr Typen. Klar, wäre schöner, wenn es nicht so generisch Interviews wären. Nicht so glatt gebügelt. Glatt gebügelt, auch mehr die eigene Meinung kommen von den Spielern oder von den Trainern. Aber gleichzeitig natürlich, wenn irgendwie bodenlose Aussagen kommen, irgendwie wirklich, die man auch zu Recht kritisieren kann. Und da habe ich das Gefühl, da gibt's immer, dann kommt man in so einen Teufelskreis rein und da wird auf sozialen Medien immer gesagt, so, ja, aber wir wollen doch Typen haben, lass sie doch dann mal ihre doofen Aussagen treffen. Und manchmal ist es dann schwierig, da so die Grenze ziehen. Ich habe das Gefühl, das ist ein komplett sensibles Thema geworden irgendwie. Aber meinst du auch, dass Social Media da vielleicht einen großen Anteil dann hat? Weil das gibt es jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Und da verbreiten sich natürlich so welche Sachen viel schneller. Wenn da jetzt irgendwie ein Interview-Schnipsel wird direkt auf Social Media gepostet, das geht dann da viral. Das sehen vielleicht im Fernsehen, sehen das irgendwie ein paar tausend Leute und im Internet sehen das dann direkt 2 Millionen Leute. Und da muss man wahrscheinlich als Verein und als Spieler wahrscheinlich noch mehr aufpassen, weil das eben viel mehr viral gehen kann und dann hast du direkt irgendwie noch ein größeres Problem, als wenn das jetzt nur ein paar Live-Zuschauer gesehen haben. Ja, zu 100%. Also ich würde sagen, das hat sehr stark dazu beigetragen, weil genau, Vereine wissen, was passieren kann, wenn man mal so einen Shitstorm bekommt. Und das wollen sie natürlich auf jeden Fall vermeiden. Die haben eine Richtlinie, die sie vorgeben wollen, ein Image, was sie halt haben wollen, wie sie sich geben wollen in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und da kann sowas natürlich ganz nach hinten losgehen, wenn mal irgend so ein Zitat, wenn man so einen Shitstorm dafür bekommt von einem Zitat von einem Spieler oder einem Trainer und Verantwortlichen. Und na klar, deswegen wollen sie, glaube ich, das nochmal deutlich mehr darauf achten, dass ihr Image glatt gebügelt ist. Ja, das hat bestimmt dazu beigetragen. Und ich wüsste jetzt auch ganz spontan leider nicht, wie man das Problem super beheben könnte. Ja. Klar, also ich würde mir auch wünschen, dass man mehr richtige Meinung bekommt. Das muss ein und nicht diese Phrasen aber die ganze Zeit bekommt, weil ich merke es ja selbst, wenn ich auf Pressekonferenzen bin, nach Spielen bin, ich weiß auch teilweise, was ich vom Trainer für eine Antwort bekomme bei einer Frage. Und es ist auch oft so, okay, wozu machen wir das hier eigentlich? Ne? Na klar, du willst halt Zitate haben, du willst halt irgendwie wissen, was der Trainer zu sagen hat, aber es ist häufig so, und ich habe das Gefühl, dass teilweise auch die Lust, mit den Medien zu sprechen, auch geringer geworden ist. Ja. Man spürt es dann ja auch irgendwie, wenn die keine Lust haben, mit den Medien zu reden. Ja, und da habe ich jetzt auch ein ganz cooles Interview mal rausgesucht, nämlich von Danny da Costa, da als er noch bei Eintracht Frankfurt gespielt hat. Und da hören wir doch jetzt auch einmal kurz rein. Das geht so eine Minute und dann hören wir uns gleich wieder. Campus Radio Kiel. Ich kann die Fragen und Antworten selber geben. Also bin ich froh, dass wir eine Runde weiter sind? Ja. Finde ich es cool, dass die Fans uns so da unterstützen? Ja, finde ich auch sehr cool. Geht jetzt der Fokus schon Sonntag? Ja, ebenso. Wir haben ein schweres Spiel mit Schalke. Ist eine super Mannschaft, die jetzt gerade wieder in Fahrt gekommen ist. Deswegen dürfen wir da nicht weniger machen als in den letzten Spielen, auch wenn wir gerade eine sehr erfolgreiche Phase durchleben. Ja, bin ich froh, wenn danach wieder ein bisschen Pause ist. Selbstverständlich, weil ich glaube, eine Pause tut einem immer ganz gut. Und auch beim letzten nach der Pause sehr stark wiedergekommen. Ja, was gibt's noch? Ich glaube, war das 8. Spiel jetzt in Folge, was wir gewonnen haben. Nee, nicht ganz. 22 nur von 24 Punkten geholt. Ja, das ist ausbaufähig. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Stimmt, wir haben gar nicht gewonnen. Wir haben gegen Nürnberg unentschieden gespielt. Richtig schwach. Ja, das ist echt schlecht von uns gewesen, muss man mal so sagen. Wie weit ist da immer noch die Aufarbeitung mit in den Köpfen? Ja, also man hat heute auch, glaube ich, gemerkt, speziell nach dem Anschlusstreffer, dass dann gleich das Nürnberg-Spiel wieder im Kopf war und uns ein bisschen verunsichert hat. Das darf natürlich so nicht passieren und hoffe, dass das gegen Schalke dann einfach besser gemacht wird. Also, da, finde ich, sieht man auch nochmal, er nimmt das selber gar nicht so ernst, dieses Interview, sondern er setzt sich da eigentlich nur hin, beantwortet die Fragen mehr oder weniger selber, weil er weiß schon, welche Fragen gestellt werden und nimmt das dann auch gar nicht so richtig ernst. Nee, und vor allem, was ich eben nochmal bemerkenswert fand, ich habe das lange nicht mehr gesehen, dieses Interview, ich kannte das auch, aber das ist ja gar nicht nach einer Niederlage oder er war ja nicht schlecht gelaunt und dachte so, jetzt mit den Medien will ich nicht reden. Er war gut gelaunt, 22 von 24 Punkten in den letzten 8 Spielen und da trotzdem dachte er sich, okay, er kann das mal jetzt machen. Und wahrscheinlich hätte er auch so ähnliche Fragen bekommen. Ja. Und der Journalist vor Ort hat ja auch dann einfach mitgespielt und, ne, und hat dann ein bisschen sich auch dann in den Humor ist da ein bisschen eingestiegen. Ja, das ist, es ist wirklich. Also wird schon so selbstironisch auch so ein bisschen. Und es ist wirklich so, ich glaube auch so eine Mixzone, so nach dem Spielen. Es ist oft wirklich mit so wenig Abstand auf das Spiel, ist es dann auch wirklich schwierig, wirklich vielleicht so interessante Aspekte aus den Spielern herauszukitzeln. Es ist natürlich aber auch verständlich, klar, der Spieler stand gerade auf dem Platz und so jetzt fundierte Analysen gibt es da wahrscheinlich erstmal nicht, nachdem er da erstmal gespielt hat, 10 Minuten nach dem Ende. Und vom Trainer kann man es ja mehr erwarten vielleicht, ne, weil der einen anderen Blick auf das Spiel halt nicht gespielt hat. Aber klar, also es ist das fasst es ganz gut zusammen auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich finde gerade, wenn man dann so irgendwie über einzelne Spielszenen spricht und dann werden die nochmal angezeigt, auch für die Spieler oder die Trainer, das ergibt dann irgendwie Sinn, so, weil dann können die darauf nochmal reagieren, wie habt ihr das gesehen? Aber ich finde immer diese Fragen, ja, wie fühlt ihr euch jetzt nach dem Spiel oder so, ist halt immer so, ja, man ist eh emotional aufgeladen oder halt eben nicht so und weiß nicht, da sind die Fragen doch relativ vorprogrammiert. Hast du denn irgendwie noch ein Lieblingsinterview, wo du sagst, okay, das ist vielleicht mal anders als diese ganzen generischen? Das geht sogar in die ähnliche Richtung. Ja. Das ist auch sehr bekannt von Arne Zeigler, der ist auch Stadionsprecher in Bremen und der hat auch eine eigene Fußballshow, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Und der hat damals mit Jürgen Klopp auch ein nettes Interview gehabt, als Dortmund-Trainer damals noch. Aber das ist auch sehr in der humoristischen Ebene. Ich spiele mal ein, zwei Sachen ein. Genau. Campus Radio Kiel. Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ein Torwart, der weit über 29 ist, der Altersschnitt ist sicherlich auch ein Problem. Kann sich das eine Spitzenmannschaft erlauben? Ich fand, heute hat Roman das sogar recht ordentlich gemacht. Also wenn man ihn morgen sieht, beim Aufstehen, ist ein schreckliches Bild, das er abgibt. Aber auch da muss ich sagen, keine Chance, irgendwas zu ändern. Wir müssen ihn da durchschleppen. Und wir gucken, also wie lange das noch geht. Aber im Moment, ich habe auch da keine Alternative. Ich kann keinen Feldspieler reinstellen. Das ist der einzige, den wir haben. Und dementsprechend müssen wir uns den ab und zu auch schön saufen. Ja, da sieht man ja, das ist ja von Anfang an nur ironisch sozusagen. Die Show ist ja auch teilweise so ein bisschen witzig aufgebaut. Genau. Aber da sieht man auch, Jürgen Klopp spielt ja auch mit, ja. Weil er wahrscheinlich auch wieder selber weiß, ja, dass diese Interviews halt oftmals nicht so, oder oftmals sehr generisch sind und vielleicht ist das dann auch einfach cool als Trainer, wenn da jemand kommt und so ein bisschen Joke, ich spiele so ein bisschen wie die Heute-Show, das er manchmal bei so PolitikerInnen macht. Ja, genau, und mal ein bisschen, einfach genau, ein bisschen was anderes mal kommt. Wo willst du denn hin, Hannes? Willst du auch mal so welche Interviews führen? Also, willst du auch mal generische Interviews führen mit Sportlern? Das mache ich ja aktuell teilweise schon. Ja. Also, das mache ich ja auch nach Spielen der Hamburg Towers, der Veolia Hamburg Towers inzwischen und der Hamburg Sea Devils. Ich versuche natürlich keine generischen Interviews zu führen. Ich versuche auch Fragen zu stellen, die Sinn ergeben und was aus den Spielern rauszukitzeln. Ich weiß, ob es mir immer gelingt. Ich kann mir vorstellen, dass manchmal leider auch automatisch aus mir eine generische Frage rauskommt. Aber mein Plan war es immer, mein großes Ziel war es immer, ja. Das weißt du ja bestimmt auch, wissen viele meiner Freunde, Fußballkommentator zu werden. Und da habe ich quasi auch, das Ziel habe ich schon seit der Schulzeit auch gehabt, habe dementsprechend auch so ein bisschen mein Studium ausgelegt, meine Jobs, die ich dann so gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum bei Sport1 und bei 11plus Media, das ist so eine für Amateurfußball so spezialisierte Medienhaus und da so ein bisschen den Fuß so quasi in den Teich den zu bekommen. Den Zeh schon mal reingedippt. Genau. In den Teich. Das war so immer mein Ziel, mein Plan, weil ich finde, das ist einfach, war früher so mein absoluter Traum. Ich dachte mir, ins Stadion gehen, über Fußball zu reden und dafür bezahlt zu werden, also besser kann es eigentlich werden. Ja. Und ich merke jetzt schon, das macht unheimlich Spaß, auch darüber zu schreiben einfach und auch in der Arena vor Ort zu sein im Stadion. Ich war jetzt letztens im Volksparkstadion, da haben die Hamburg Sea Devils gespielt, das war auch geil, vor 30.000 Zuschauern. Das war so mein Traum und ich hatte nochmal Lust, auf jeden Fall das noch zu machen. Also, falls ihr Medienschaffende seid und ihr braucht noch einen Kommentator, dann meldet euch doch einfach mal. Genau, perfekt. Das ist ein Bewerbungsgespräch. Ja, auch das ist gerade ein Bewerbungsgespräch. Das kannst du vielleicht auch einfügen dann im Endeffekt. Ja, perfekt. Genau, und dann hoffe ich, ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste. Dankeschön, das ist nett. Wir hören jetzt. Klingt so wie ein Schluss schon gerade. Ja, wir hören jetzt aber nochmal kurz in ein Interview rein von einer Person oder von einem Mann, den wir hier auf jeden Fall nicht. Oder den müssen wir auf jeden Fall erwähnen, denn ich finde seine Interviews sind immer toll, gar nicht mal wegen dem Inhalt, sondern einfach wegen seinem Akzent, nämlich Christian Streich. Wir müssen Christian Streich in diese Sendung holen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von ihm, obwohl er viel geleistet hat, seit 2012 ja Trainer bei Freiburg und er auch viel erreicht, das erste Mal Pokalfinale für den Club, jetzt Europa League und so. Aber er hat auch ein Interview geführt an einer Pressekonferenz, wo er über das Thema Geld und Gehalt von Spieler und Trainern redet. Und das passt perfekt zur Überleitung, denn gleich werden wir nochmal darüber reden, über die Absurdität Profifußballer, also wie die Gehälter gewachsen sind und was aktuell da überhaupt los ist. Und da hören wir jetzt einmal kurz bei Christian Streich rein. Dann hören wir noch einen Song und dann hören wir uns gleich auch schon wieder. Wir sind gleich wieder da. Keine Angst. Wir sind gleich wieder da. Aber der Gott des Geldes hat gesiegt. Und der Gott des Geldes wird immer größer und irgendwann verschlingt alles. Es steht nicht umsonst in den großen Büchern, in der alten. Der Mammon ist eine der größten Gefahren für Menschen, dass der Mammon über sie Besitz ergreift. Und das muss ich jedes Mal wieder reflektieren und das geht mir genauso. Ich rede nicht von den anderen Leuten, ich rede von mir genauso. Das ist eine enorme Gefahr. Ich lebe in einer Welt, wo es um ganz viel Geld kriegt. Ich verdiene viel Geld. Ich bin hoch privilegiert, weil ich viel. Aber es geht immer darum, sich die ganze Zeit zu reflektieren darüber. Weil die Macht des Geldes ist grenzenlos. Aber die Einsicht kommt nicht, solange es Menschen gibt, weil die Verführung ist zu groß. Man will Sicherheit. Es ist irreal. Es passieren völlig irreale Dinge. Aber diese irreale Dinge kommen aus dem Bestreben raus. Dass mir, ja, jetzt habe ich das, ja, um Gottes Willen, wenn das kommt und wenn das kommt, dann habe ich nichts mehr. Stell dir das mal vor. Und je mehr du hast, vielleicht desto mehr denkst du daran. Jemand, der nicht viel hat, der kann nicht dran denken, dass viel weg ist, weil er nicht viel hat. Ich sage nicht, dass ihm besser geht. Ich sage nur, was psychologisch passiert. Und das ist Geld. Und du musst dich die ganze Zeit damit auseinandersetzen, dass dich Geld nicht beherrscht. Und das war Velvet Skies von Sticky Fingers, auch einer meiner Lieblingsbands, eine australische Indie-Rock-Band, würde ich sagen. Passt zu dir, der Song, finde ich. Dankeschön. Ich habe an dich gedacht dabei. Wirklich? Vielleicht auch, weil du vor mir stehst, aber ich habe auf jeden Fall an dich gedacht. Ist auch über mich geschrieben worden, der Song. Oh, okay. Ja, wussten die wenigen. Geschrieben wurde er wahrscheinlich nicht von Christian Streich, denn sonst wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr Akzent drin gewesen. Manchmal rede ich auch schon wie Christian Streich, weil ich gucke mir manchmal Videos einfach von ihm an, wo ich gar kein Freiburg-Fan bin, aber einfach, weil ich irgendwie, es fühlt sich so wohlig an. Schon auf jeden Fall. Ein bisschen ASMR-like auf jeden Fall. Und der Inhalt des Interviews passt auch perfekt, denn wir reden jetzt über die Entfernung von der Realität. Der Profifußball hat sich von der Realität entfernt. Christian Streich hat dieses Interview, ich glaube, 2015 oder 2016 gegeben. Und da hat er schon über diese immensen Gehälter und Gelder gesprochen und dass das mit den Spielern was macht. Und heutzutage, wir schreiben das Jahr 2023 für alle Leute, die das in 100 Jahren hören. Und jetzt schon ist es ja nochmal eine ganz andere Dimension, denn jetzt gerade ist Benzema gewechselt, Lionel Messi ist in die MLS gewechselt. Kannst du vielleicht einmal zusammenfassen, was da so, was da für Summen überhaupt unter den Tisch gehen und was da los ist? Also es nimmt sehr, sehr absurde Züge an, das hast du ja schon ganz gut gesagt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeschaut. Also bei Benzema, da unterscheiden sich teilweise die Medienberichte. Zunächst war da die Rede von 100 Millionen US-Dollar pro Jahr. Pro Jahr. Das sind nur 55 Millionen anscheinend. Also noch sehr human auf das jeden Fall. Eher wenig sogar, würde ich sagen. Wie viel verdienst du so beim? Das will ich jetzt hier nicht sagen, auf jeden Fall bei ähnlich. Okay. Ein bisschen mehr sogar. Und Ronaldo, der schon ein bisschen früher nach Saudi-Arabien gewechselt ist, der verdient ja Gerüchten zufolge 200 Millionen US-Dollar im Jahr. Chillig. Und ja, der braucht es ja auch noch auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, das war jetzt auch dieser Transfer von Lionel Messi, das war auch nochmal sehr spannend. Also da wurde ja auch die ganze Zeit eigentlich gemunkelt, dass er auch nach Saudi-Arabien geht, weil er ja auch als Botschafter für Saudi-Arabien aktiv ist. Für die WM dann die WM 2030, genau, nach Saudi-Arabien zu locken. Aber der hat erstmal jetzt einen kleinen Abstecher in die USA gemacht, zu David Beckhams Verein Inter Miami. Und das war auch noch so ein Deal, den gab es, glaube ich, bisher noch nie so in diesen Form im Profifußball. Der erhält nämlich Anteile an dem TV-Deal auch von Apple mit der MLS. Das wird gemunkelt, dass Apple hat sich für 10 Jahre lang die TV-Rechte für die MLS, Major Soccer League. Und an Messi auch. Und Messi hat da anscheinend seine Anteile hat dann im Zuge des Transfers angeboten bekommen, dass er Anteile da bekommt. Apple macht auch eine vierteilige Doku über Messi. Ja. Das ist alles, glaube ich, so ein bisschen, und angeblich soll Adidas auch irgendwie involviert sein in diesem Deal. Also hat er sich irgendwelche Shares wahrscheinlich gesichert, Messi. Soll sogar auch eventuell zum Anteilseigner der ganzen Franchise gemacht werden. Ja, also wenn das noch irgendwas mit Fußball zu tun hat, dann weiß ich auch nicht mehr genau. Ich habe mir jetzt so gedacht, erstmal gut, dass er nicht nach Saudi-Arabien gewechselt ist, aber gleichzeitig irgendwie loben, wenn er gleichzeitig als Botschafter für Saudi-Arabien aktiv ist, dann ja, muss man auch nicht eigentlich. Genau, es ist so ein bisschen, man hat irgendwie das Gefühl, okay, es ist was Gutes in dem Sinne, weil Saudi-Arabien ja mit den Werten und so, die dafür, das müssen wir wahrscheinlich nochmal aufgreifen, das Thema, ja, über ein sehr, sehr schlechtes Licht hat. Dennoch, wenn man jetzt sieht, das geht ja noch über so einen normalen Transfer hinweg. Da sind jetzt Firmen aktiv beteiligt. Ja. Na klar, stehen hinter Vereinen oftmals irgendwelche Firmen, wenn wir jetzt, oder halt ganz andere Familien und so, wenn man jetzt nach Chelsea oder so guckt oder Manchester United oder so. Aber dennoch hat es irgendwie nochmal eine andere Dimension, weil jetzt eben so aktiv diese Unternehmen da mit reingehen in den Deal und versuchen, diesen Spieler nur in diese Liga zu holen. Ist wahrscheinlich scheißegal, bei welchem Verein er spielt, sondern er kriegt da jetzt wahrscheinlich ja Unsummen an Geld. Ja. Und ja, das ist, wie du ja auch meintest, irgendwie schon was Neues. Es genau, also und es gibt so konkrete Zahlen zu einem Jahresgehalt, habe ich jetzt gar nicht rausgefunden. Ich denke mal, vielleicht ein bisschen weniger als Ronaldo, aber ja klar, mit seinen ganzen Anteilen, die er da sich gesichert, wird das wahrscheinlich noch lukrativer am Ende werden. Es ist so wirklich, hat das noch überhaupt was mit Fußball zu tun, was Messi mit dieser Entscheidung getroffen hat? Also für mich war das jetzt so, wenn ich mal drauf gucke, ist es ja ein reiner Business-Move. Messi hat immer noch absolut die Klasse dazu, im europäischen Fußball zu dominieren. Vielleicht nicht mehr so, wie er mal getan hat, aber wenn man ihn für Argentinien spielen sieht, in seinen Testspielen, ist es ja nicht so, dass er jetzt irgendwie nicht mehr laufen kann, dass er irgendwas verloren hat. Also der kann immer noch eine Champions League gewinnen mit einem Team. Bei PSG nicht geklappt, aber das hat ja auch andere Gründe, weil PSG einfach ein schlecht zusammengestelltes Team war. Aber klar, dass er jetzt noch in die USA wechselt, das ist eigentlich nur reine Businessgründe für ihn. Und wahrscheinlich dachte sich, habe ich mir so gedacht, er hat jetzt den WM-Sieg geholt, seine Legacy ist quasi perfekt. Also besser geht es ja eigentlich nicht mehr. Er hat alles geholt, was man holen kann mit dem WM-Sieg auch noch. Hat seinen Status eigentlich jetzt womöglich bester Spieler aller Zeiten zementiert. Kann man sich natürlich auch drüber streiten. Dieser Go-Titel ist ja mal ein bisschen schwierig, darüber zu diskutieren. Ja, diese Debatte geht mir aber auch richtig auf den Nerv. Es ist auch eine nervige Debatte, vor allem, weil man ja auch verschiedene Dekaden ja auch einfach schwer vergleichen kann von Fußball, weil sich der Sport so verändert hat. Aber um mal zurückzukommen, das war einfach nur ein reiner Business-Move. Und dass es ihm jetzt egal ist, wahrscheinlich, wo er kickt. Ja. Und na klar, vielleicht denkt er sich auch, er will jetzt immer ein bisschen zocken. Weiß, dass er überlegen ist über fast alle Spieler, die da spielen. Kein Disrespect an die MLS-Spieler jetzt gerade. Die Liga hat sich ja auch gemacht in den letzten Jahren noch. Aber Inter Miami ist ja auch letzter jetzt gerade. Die sind ja auch ganz, ganz, ganz neu. Das ist seit 2018, glaube ich, gibt es den Verein oder so. Ja. Und aber ich finde, das zeigt nämlich auch nochmal irgendwie, er hat ja eigentlich schon mit dem Wechsel zu PSG so ein bisschen, PSG schon ein bisschen aufgegeben, weil das ja schon irgendwie niemanden interessiert so gefühlt. Mhm. Europäisch reißen die auch nichts und man hätte sich natürlich nochmal gewünscht irgendwie zu Barcelona zurück, aber auch da ist, glaube ich, einfach finanziell das nicht möglich, weil das so ein riesen Gesamtpaket wäre. Ja. Die hätten dann wahrscheinlich andere Spieler irgendwie die Gehälter kürzen müssen oder von der Gehaltsliste streichen müssen. Und das wäre wahrscheinlich ein viel zu krasser Eingriff gewesen. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch den, die haben auch einen Salary Cap, die La Liga. Also ja, das stimmt. Ist ja nochmal nicht mehr so ganz leicht, da jetzt irgendwie jeden an Land zu holen. Und Barcelona, was die finanziell in den letzten Jahren gemacht haben, die haben sich sowas von in die Ruin getrieben mit ihren Transfers. Also die werden niemals in die Ruin kommen, aber eigentlich normalerweise sollten sie. Genau, das ist nämlich auch immer noch so crazy, dass die Vereine dann so Milliarden ausgeben. Es läuft nicht gut. Und obwohl Barcelona ist ja jetzt trotzdem Meister geworden, aber so trotzdem, es hört ja nie auf, das Geld wird nicht alle. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwie krass, wenn man sich so anguckt, was auf der Welt so alles abgeht zurzeit. Mhm. Und dann können irgendwelche Vereine so Milliarden innerhalb von ein paar Jahren ausgeben für irgendwelche Spieler, die dann wahrscheinlich sogar irgendwie floppen. Die kaufen sie für 100 Millionen. Und es ist aber egal. Es ist halt einfach egal, weil das Geld hört nicht auf. Es ist wirklich, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und es ist natürlich, klar, je mehr Geld drinsteckt, desto mehr Geld haben die Vereine. Die TV-Rechte werden immer teurer. Jetzt merkt man, Apple hat viel zu viel bezahlt für die TV-Rechte. Aber klar, natürlich werden sie am Ende profitieren, wenn sie so Stars wie Messi in die MLS locken. Und genauso ist es ja, dass die Premier League, das ist ja das beste Beispiel. Da sind ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Sender man sich da oder Streamingdienste man sich holen muss, um da überhaupt alle Spiele gucken zu können, als wenn du einen Premier League-Verein hast. Das ist ja auch wirklich schlimm. Und in Deutschland ist es ja auch schon ein bisschen nervig teilweise. Aber klar, da ist noch Amazon involviert in der Premier League. Und deswegen hat die Premier League auch noch immer am meisten Geld. Das geht ja irgendwann, im Trickle-Down-Effekt geht das ja runter an die Vereine einfach. Und dann macht es ja irgendwie Sinn. Klar, du hast mehr Geld, du bezahlst mehr Geld. Wenn man das natürlich in Relation setzt, was du schon meinst, also das Geld, was da teilweise rumgeworfen wird, die brauchen das nicht, die Spieler, keineswegs. Und was man damit für Probleme lösen kann, ja, das ist eigentlich unglaublich. Natürlich würde ich jetzt auch sagen, klar, du willst niemanden, keinen Spieler vorwerfen, dass der so viel Geld verdient, weil er es kann. Ja. So. Es engagieren sich ja auch zum Glück viele Spieler, die viel Geld verdienen, auch noch mit Organisationen. Ja, N'Golo Kanté zum Beispiel, der jetzt aber auch nach Saudi-Arabien wechselt. Das ist ja, glaube ich, heute oder gestern, glaube ich, fix gewesen. Ach, schön. Das kann ich mitbekommen. Das ist auch, finde ich, crazy. Und was ich auch noch so verrückt finde, ist, die Vereine haben so viel Geld, aber im Endeffekt wird es ja nur im Profibereich, bleibt dieses Geld. Das heißt, es geht vor allem um die Profimannschaft, weil die natürlich auch am meisten Geld einspielt. Ja. Aber so ein Verein besteht ja nicht nur aus der Profimannschaft, sondern da sind erstmal viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die natürlich auch bezahlt werden. Da hört man auch immer wieder irgendwie Skandelchen, dass die Personen nicht richtig bezahlt werden oder so. Sei es jetzt der Busfahrer oder die Busfahrerin oder der Greenkeeper oder so. Und natürlich ist unter dieser Profimannschaft noch ein riesen Amateurbereich, der auch viele Mannschaften haben. Eine zweite Mannschaft haben noch mehr, also ein ganzes Gebilde an Jugendspielern und Amateurvereinen, die in der gleichen Stadt sind oder so. Und die kriegen von diesem Kuchen, sage ich jetzt mal, auch nicht so viel ab meistens. Und der Profifußball entfernt sich immer und immer weiter vom Amateursport. Und da haben wir jetzt nochmal einen Beitrag von unserem Sportredakteur Moritz. Moin ihr beiden Fußballfreunde. Wir wollten ja auch noch darüber sprechen, wie sich der Profifußball vom Amateursport entfernt und vor allem, wie DFB und DFL immer sagen, wie wichtig ihnen der Amateursport ist, aber aus meiner Sicht, der ihnen einfach komplett am Arsch vorbeigeht. Deswegen mal Beispiele, an denen man das ganz gut sehen kann, wieso sich die Profiligen immer mehr in Deutschland vom Amateursport entfernen. Zum einen ist da erstmal die Zerstückelung der Spieltage in der Bundesliga und der zweiten und dritten Bundesliga, was einfach dafür sorgt, dass zwar im Fernsehen mehr Leute zuschauen, aber am Ende viel, viel weniger Leute auf die Sportplätze in den Dörfern und in den Städten gehen und dass dann nicht wie früher 200 Leute zuschauen in der Kreisliga, sondern noch 30 oder 50 nur. Zum anderen gibt es ja immer den Tag des Amateursports, der aus meiner Sicht einfach eine komplette Farce ist. DFB und DFL rufen dazu immer auf, um den Amateursport zu stärken, aber das ist einfach Bullshit, weil dann werden Spiele aus der Regionalliga und Oberliga gezeigt und das hat halt nichts mit Amateursport zu tun. Also die Leute sind keine Vollprofis, aber die kriegen trotzdem Hunderte, teils Tausende Euro dafür, dass sie alle 2 Jahre mal in der Oberliga bei einem anderen Verein spielen. Deswegen hat sich aus meiner Sicht der Profifußball sehr weit vom Amateurfußball entfernt und unter Amateurfußball verstehe ich alles, wo die Leute zweimal die Woche ins Training gehen und da ein bisschen zum Spaß kicken und vor allem kein Geld bekommen. Wir haben heute jetzt eben gerade auch nochmal über unsere Lieblingsvereine geredet, vorhin auch schon ein bisschen. Ich weiß jetzt, wer dein Lieblingsspieler ist, das wusste ich vorher auch nicht. Wir haben uns auch ein bisschen besser kennengelernt jetzt in dieser schönen netten Stunde hier. Wir haben auch noch über Medien und Profisport geredet. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern Interviews langweilig sind und woran das liegt. Wir haben einen schönen Schnipsel von Christian Streich gehört. Den werde ich mir gleich nochmal anhören. Und dann haben wir noch über die Absurdität im Profifußball gesprochen. Wir haben darüber geredet, wie sich der Profisport vom Amateurfußball entfernt hat. Und Hannes, ich hoffe, dass du dich nicht entfernst von der Realität, dass du immer real bleibst, auch wenn du dann Sportkommentator bist und ich den Fernseher oder den Stream einschalte und dann deine tolle, ihr habt jetzt die Stimme schon mal gehört übrigens, ihr habt diese zuerst gehört, das claim ich jetzt mal. Das heißt, ihr werdet sie dann irgendwann vielleicht nochmal hören und vielleicht kommst du auch nochmal vorbei hier ins Studio. Hundertprozentig, das Campus Radio Kiel hat mich groß gemacht. Auf jeden Fall. Eben, genau, ja. So. Das kannst du immer bei deiner Wikipedia-Seite, steht das dann immer als erster Auftritt Campus Radio Kiel. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen. Ich werde auch real bleiben und ich hoffe, ihr da draußen bleibt es auch, bleibt vernünftig. Leute, nehmt keine Drogen, wirklich. Hört der Joint aus dem Mund jetzt, wollen wir nicht. Und genießt ein bisschen das Leben, genießt das gute Wetter und dann hören wir uns bald wieder. Hast du noch Abschlussworte? Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Bei mir jetzt? Ja, du warst ein toller Moderator, war super auf jeden Fall. Ja, vielleicht wirst du auch mal ein Fußballkommentator werden. Oh, wollen wir zusammen so ein Duo machen? Klingt super. Ist ja immer öfter ein Duo. Vielleicht hat den Leuten die Dynamik möchte gefallen und wir können irgendwie schon starten bald. Perfekt. Ja, dann fangen wir nächste Woche an, würde ich sagen. Okay. Und damit einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.